A. Die Fahrkarten, bitte. Entschuldigung, darf ich bitte die Fahrkarten sehen? Was? Wie bitte? Ach so, die Fahrkarte. Wo hab ich sie denn? Ja, also hier, bitte. Meine Fahrkarte geht nur bis Mannheim, aber ich will nach Düsseldorf. Dann müssen Sie nachlösen. Das macht 37,80 Euro. Ja, gut. Wann kommen wir denn in Düsseldorf an? Um 17.32 Uhr sind wir am Hauptbahnhof Düsseldorf.